der großen, weiten Welt. Uns kann keiner auf die Eile, wenn er auf den Kopf sich stellt. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, dann weiß ein jeder, der uns kennt, uns kann die ganze Welt. Aber erst